FSK 93,0. Wo keins ist, ist eins. Eine Sendung über Dialektik. Es sprechen Susanne Sippel, Michael Löbig und Martin Blumentritt. Ja, heute haben wir einen doppelten Feiertag. Nicht? Die Christen feiern den zweiten Advent. Nicht? Der Philosoph Ernst Bloch hat ja mal gesagt, Advent ist immer, nicht? Die Ankunft, nicht, des Utopischen, des Kommenden. Und die Juden feiern dafür aber 8 Tage lang Chanukka. Beide zünden ausnahmsweise jetzt 2 Kerzen zusammen an. Nicht, nur die Leuchter unterscheiden sich etwas, nicht? Die Christen haben dann nur 4 Kerzen. Wir hören jetzt erstmal das erste Streichquartett von Leo Janacek. Die Kreuzersonate, nicht mit der von Beethoven zu verwechseln. Sie ist geschrieben anlässlich einer Kurzgeschichte von Leo Tolstoi. Das war Leos Janacek. FSK 93, wo keins ist, ist eins, eine Sendung über Dialektik. Heute und in der Sendung im nächsten Monat haben wir uns einiges vorgenommen, nämlich die ursprüngliche materialistische Dialektik in der dialektischen Logik Hegels nachzuvollziehen. Ausgangspunkt heute ist der Anfang der Marx'schen Feuerbach-These, nämlich die erste Feuerbach-These, die in gewissem Sinne als Schlüssel für die Hegel-Interpretation der kritischen Theorie des 19. und 20. Jahrhunderts gelten kann. Der Hauptmangel, Augenblick, wir haben gerade... Wie heißt das? Kriegsstrom oder sowas? Nee, ähnliches? Übersteuerung. Übersteuerung, danke. Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, in Klammern den Feuerbachschen eingerechnet, ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus, der natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt, entwickelt. Marx kritisierte also den Materialismus mit dem Idealismus, indem er das tätige Moment gesellschaftliche Arbeit gegen den bisherigen Materialismus ins Feld führt. Auf der anderen Seite aber wird auch der Idealismus mit dem Materialismus kritisiert. Dies hat Adorno anhand der Marx'schen Kritik des Gotha-Programms herausgearbeitet. Um zu zeigen, worauf diese beiden Sendungen hinauslaufen sollen, sei dies schon einmal vorweggenommen. Im Folgenden soll das immer schon im Kopf behalten werden, damit die Perspektive, unter der Hegel dialektisch-materialistisch angeeignet wurde, herauszustellen. Körperliche Arbeit aber ist notwendig auf das verwiesen, was sie nicht selbst ist, auf Natur. Ohne deren Begriff kann Arbeit und schließlich auch deren Reflexionsform, der Geist, so wenig vorgestellt werden wie Natur ohne Arbeit. Beide sind unterschieden und durcheinander vermittelt in eins. Die marxische Kritik des Gotha-Programms benennt umso genauer einen in der hegelischen Philosophie tief verschlossenen Sachverhalt, je weniger sie als Polemik gegen Hegel gemeint war. Es geht um den allbeliebten Spruch, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. Dem wird entgegengehalten, die Arbeit ist nicht die Quelle eines Reichtums, die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte und an solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Jene Phrase findet sich in allen Kinderfibeln und ist insofern richtig, als unterstellt wird, dass die Arbeit mit den dazugehörigen Gegenständen und Mitteln vorgeht. Ein sozialistisches Programm darf aber solchen bürgerlichen Redensarten nicht erlauben, die Bedingungen zu verschweigen, die ihnen allein einen Sinn geben. Und soweit der Mensch sich von vornherein zur Natur, der ersten Quelle aller Arbeitsmittel und Gegenstände, als Eigentümer verhält, sie als ihm gehörig behandelt, wird seine Arbeit Quelle von Gebrauchswerten, also auch von Reichtum. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten. Denn gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Darum aber darf Hegel um keinen Preis die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit Wort haben und dechiffriert nicht den Geist als isolierten Aspekt der Arbeit, sondern verflüchtigt umgekehrt die Arbeit in ein Moment des Geistes, wählt gewissermaßen die rhetorische Figur pars pro toto zur Maxime. Losgelöst von dem, was nicht identisch ist mit ihr selber, wird Arbeit zur Ideologie. Die über die Arbeit anderer verfügen, schreiben ihre Würde an sich, jene Absolutheit und Ursprünglichkeit zu, gerade weil die Arbeit nur eine für andere ist. Arbeitsmetaphysik und Aneignung fremder Arbeit sind komplementär. Ja, der Lob der Arbeit ist bekanntlich immer von denen her zu verstehen, die selber von der Arbeit anderer leben. Das hat sich bis heute wohl nicht geändert. Das heißt, heute wäre es vielleicht noch angebracht, eine Schrift des Schwiegersohns von Karl Marx, das den Titel trägt, das Recht auf Faulheit, wieder neu zu lesen. So weit ist ja Marx auch nicht entfernt von solcher Vorstellung eines Rechts auf Faulheit, weil der Lob der Arbeit, den es bei Marx ja auch gibt, eine ganz andere Funktion hat, nämlich was er an der Arbeit lobt. Das ist die Potenz der Arbeit, Arbeit überflüssig zu machen. Das heißt, die schöpferische Wirkung hinsichtlich der Produktivkräfte, die Arbeit dann einsparen, helfen. Von der Intention her natürlich nicht im Interesse jetzt der Kapitaleigner, sondern im Interesse der gesamten menschlichen Gattung. Nun kommen wir zu Hegel. Arbeit gilt Hegel als Moment des Geistes. Nicht umgekehrt ist die Arbeit das Übergreifende des Geistes wie bei Marx. In der hegelischen Logik ist Arbeit von der Struktur her als Teleologie, als Realisierung des Begriffs, als zweckmäßige Tätigkeit begriffen. Wir hatten ja in vielen Sendungen schon die Seinslogik und die Wesenslogik thematisiert. Und den dritten Abschnitt hatten wir ansatzweise schon behandelt, was das Allgemeine, Besondere und Einzelne angeht. Aber die Voraussetzung jetzt für diese Realisierung des Begriffes sind noch zwei Kapitel, nämlich die Urteilslogik und die Schlusslogik, die wir natürlich nicht vollständig behandeln können und auch müssen in diesem Zusammenhang, weil es uns ja um etwas anderes geht. Die Begriffslehre handelt vom Begriff Urteil und Schluss. Dann kommt die Realisierung des Begriffs, die im Objekt als Mechanismus und Chemismus mündet und dann wieder im Subjekt mündet, als Idee des Lebens, des Erkennens und des Guten, als absoluten Zwecks und schließlich in der Wahrheit, als der Begriff, der sich selbst zum Gegenstand und Inhalt hat. Wir hatten vor einiger Zeit bereits vom Begriff gesprochen und dessen Aspekte oder Momente, das Allgemeine, das Besondere und das Einzelne. Der Begriff hat sich in der Wesenslogik aus der Notwendigkeit ergeben. Eine Textstelle aus der Enzyklopädie, Band 1 Hegels, kann das erläutern. Von der Notwendigkeit pflegt gesagt zu werden, dass sie blind sei, und zwar insofern mit Recht, als in ihrem Prozess der Zweck noch nicht als solcher für sich vorhanden ist. Der Prozess der Notwendigkeit beginnt mit der Existenz zerstreuter Umstände, die einander nichts anzugehen und keinen Zusammenhang in sich zu haben scheinen. Diese Umstände sind eine unmittelbare Wirklichkeit, welche in sich zusammenfällt, und aus dieser Negation geht eine neue Wirklichkeit hervor. Wir haben hier einen Inhalt, welcher der Form nach in sich gedoppelt ist. Einmal als Inhalt der Sache, um die es sich handelt, und zweitens als Inhalt der zerstreuten Umstände, die als ein Positives erscheinen und sich zunächst so geltend machen. Dieser Inhalt als ein Nichtiges in sich wird demgemäß in sein Negatives verkehrt und wird so Inhalt der Sache. Die unmittelbaren Umstände gehen als Bedingungen zugrunde, werden aber auch zugleich als Inhalt der Sache erhalten. Man sagt dann, aus solchen Umständen und Bedingungen sei etwas ganz anderes hervorgegangen und nennt deshalb die Notwendigkeit, welche dieser Prozess ist, blind. Betrachten wir dagegen die zweckmäßige Tätigkeit, so haben wir hier am Zweck einen Inhalt, der schon vorher gewusst wird. Und diese Tätigkeit ist deshalb nicht blind, sondern sehend. Wenn wir sagen, dass die Welt durch die Vorsehung regiert wird, so liegt darin, dass der Zweck überhaupt das Wirkende ist, als das vorher an und für sich Bestimmte, so dass das Herauskommende dem, was vorher gewusst und gewollt wurde, entsprechend ist. Man hat übrigens die Auffassung der Welt als durch die Notwendigkeit bestimmt und den Glauben an eine göttliche Vorsehung keineswegs als einander gegenseitig ausschließend zu betrachten. Was der göttlichen Vorsehung dem Gedanken nach zugrunde liegt, wird sich uns demnächst als der Begriff ergeben. Dieser ist die Wahrheit der Notwendigkeit und enthält dieselbe als aufgehoben in sich, so wie umgekehrt die Notwendigkeit an sich der Begriff ist. Sehen wir mal vom Kontext ab, der vom Glauben an göttliche Vorsehung spricht, um die Atheisten nicht zu erschrecken. Bei Hegel bedeutet es ohnehin etwas anderes. Das ist nicht im Sinne eines autoritären Offenbarungsglaubens natürlich zu verstehen. Und halten dann mal fest, dass wo der Zweck das Wirkende ist, das Herauskommende im vorgesetzten Zweck antizipiert ist. Dieses in jeder gesellschaftlichen Praxis, ebenso im Experiment wie in der industriellen Anwendung von Naturgesetzen, der Fall. Das heißt, immer dort, wo der Mensch Zwecke gesetzt hat und realisiert. Der Grundsatz verum et factum convertuntur, also das Wahre und das Gemachte fallen zusammen, wie es auch schon bei Vico formuliert wurde, nämlich darin, dass wir das am besten erkennen können, was wir selber gemacht haben, formuliert die Einsicht in einen poetischen Charakter der Erkenntnis. Also diese Erkenntnistheorie Hegels, im Grunde genommen aber auch schon von Kant und Fichte, ist ja poetologisch. Der Entwurfscharakter des Denkens wird dort immer betont. Nicht die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind auch gleichzeitig die Möglichkeit der Bedingungen der Gegenstände der Erfahrung. Dass diese berühmte kopernikanische Wende bringt das ja zum Ausdruck, dass die Gegenstände unserer Erkenntnis nicht bloß vorhanden sind, sondern bedingt sind durch menschliche Tätigkeit. Dies spielt in der ganzen Tradition bis hin, also über Hegel, Schelling zu Marx eine sehr große Rolle. Die gängige Auffassung, was ein Begriff sei, wird in Hegels Konzept des Begriffs, Hegels Begriff des Begriffs, nicht bloß verneint, abstrakt negiert, sondern aufgehoben in diesem Mehrfachsinne und hat innerhalb seiner Darstellung auch seinen Stellenwert. Wenn vom Begriff gesprochen wird, so ist es gewöhnlich nur die abstrakte Allgemeinheit, welche man dabei vor Augen hat. Und der Begriff pflegt dann auch wohl als eine allgemeine Vorstellung definiert zu werden. Man spricht demgemäß vom Begriff der Farbe, der Pflanze, des Tieres und so weiter. Und diese Begriffe sollen dadurch entstehen, dass bei Hinweglassung des Besonderen, wodurch sich die verschiedenen Farben, Pflanzen, Tiere und so fort voneinander unterscheiden, dass denselben gemeinschaftliche festgehalten werde. Dies ist die Weise, wie der Verstand den Begriff auffasst. Und das Gefühl hat recht, wenn es solche Begriffe für hohl und leer, für bloße Schemen und Schatten erklärt. Nun aber ist das Allgemeine des Begriffs nicht bloß ein gemeinschaftliches, welchem gegenüber das Besondere seinen Bestand für sich hat, sondern vielmehr das sich selbst Besondernde, Spezifizierende und in seinem Anderen in ungetrübter Klarheit bei sich selbst Bleibende. Es ist von der größten Wichtigkeit, sowohl für das Erkennen als auch für unser praktisches Verhalten, dass das bloß Gemeinschaftliche nicht mit dem wahrhaft Allgemeinen, dem Universellen, verwechselt wird. Das Allgemeine hat also, wie im Staat die Regierung, eine regierende Funktion für das Besondere. Das Allgemeine bleibt also identisch in den Arten der Gattung. Das Allgemeine ist diese Einheit als positive, sich selbst gleiche, unbestimmte Einheit. Die Besonderheit ist die Bestimmung des Allgemeinen, aber so, dass sie im Allgemeinen aufgehoben ist oder das Allgemeine in ihr bleibt, was es ist. Die Einzelheit ist die negative Einheit oder die Bestimmung, die sich in Selbstbestimmung zusammenfasst. Das Allgemeine hat die Form des Identischen. Aber nicht wie in der Seinslogik als reines Sein, als etwas Bestimmungsloses, sondern es enthält die Bestimmtheit an sich selbst. Indes nicht im Sinne der Bestimmtheit der Seinslogik oder als Grenze oder als Wirkung einer Ursache. Es enthält seine Besonderung in sich selbst. Dieses Besondere ist ein bestimmtes und somit mannigfaltig. Es enthält das Allgemeine in sich. Das Besondere enthält die Allgemeinheit, welche dessen Substanz ausmacht. Die Gattung ist unverändert in ihren Arten. Die Arten sind nicht von dem Allgemeinen, sondern nur gegeneinander verschieden. Das Besondere hat mit den anderen Besonderen, zu denen es sich verhält, eine und dieselbe Allgemeinheit. Zugleich ist die Verschiedenheit desselben um ihre Identität mit dem Allgemeinen willen als solche allgemein. Sie ist Totalität. Das Besondere enthält also nicht nur das Allgemeine, sondern stellt dasselbe auch durch seine Bestimmtheit dar. Dieses macht insofern eine Sphäre aus, welche das Besondere erschöpfen muss. Diese Totalität erscheint, insofern die Bestimmtheit des Besonderen als bloße Verschiedenheit genommen wird, als Vollständigkeit. Wenn zum Beispiel besondere Metalle, Eisen, Blei, Kupfer, und so weiter sich vom Metall nicht unterscheiden. Es sind ja alles Metalle. Und sie haben den Charakter Metall zu sein ja an sich, sondern sich nur untereinander unterscheiden. So haben wir ein Beispiel dafür, dass die Identität der Gattung im Besonderen den Arten vorhanden ist. Denn das Besondere drückt die Differenz aus. Hegel unterscheidet das Allgemeine als Gattung von den Arten, von denen die Gattung unterschieden ist und nicht unterschieden ist. Mit dem heutigen Artbegriff, etwa Homo sapiens oder Mensch, hat das nichts zu tun. In der Biologie ist die Art zum Beispiel ein geschlossenes reproduktives System, innerhalb dessen die Exemplare fruchtbare Nachkommen erzeugen können. Das ist bei Hegel hier nicht gemeint. Er gebraucht das auch etwas abweichend auch vom aristotelischen Begriffsgebrauch. Der Mensch wäre nach Hegel Gattung, und Männer und Frauen Arten dieser Gattung. Das ist ein logischer Gebrauch von Gattung und Arten. Es weicht auch ein bisschen ab von der Kategorienschrift von Aristoteles. Nicht? Ein Mann wäre also keine Frau und als Besonderes vom Menschen als dem Allgemeinen unterschieden, mit dem jeder Mann oder jede Frau auch identisch ist. Sollten noch mehr Geschlechter entdeckt werden, was man heute ja insbesondere in Gender-Diskussionen immer wieder macht. Nicht? Dann ist das mit Hegel natürlich durchaus korrigierbar. Nicht? Aber als Mensch haben dann die Arten von Menschen dieselben Rechte. Und eine Vorenthaltung von Rechten verstieße schon an sich gegen die logische Ordnung, wenn man das wirklich ernst nimmt. Das wäre die konkrete Allgemeinheit, von der Hegel die abstrakte Allgemeinheit unterscheidet. Wenn man die Gattung von den Arten nicht bloß unterscheidet, sondern sie trennt, hätten wir sowas wie eine abstrakte Allgemeinheit als eines vom Besonderen abstrahiertes Allgemeines. Das Einzelne ist nicht bloß am Besonderen, wie Farbe, Eigenschaften oder Teile eines Ganzen. Es ist die Reflexion des bestimmten Allgemeinen, das bestimmte Bestimmte. Die Einzelheit ist kein drittes neben Allgemeines und Besonderes, sondern Resultat des Selbstbezugs des Allgemeinen und des Bezugs auf das Besondere. Die sich auf sich selbst beziehende Bestimmtheit aber ist die Einzelheit. So unmittelbar die Allgemeinheit schon an und für sich selbst Besonderheit ist, so unmittelbar an und für sich ist die Besonderheit auch Einzelheit, welche zunächst als drittes Moment des Begriffes, insofern sie gegen die beiden ersten festgehalten wird, aber auch als die absolute Rückkehr desselben in sich und zugleich als der gesetzte Verlust seiner selbst zu betrachten ist. Die Einzelheit des Begriffs ist also der Unterschied von der Allgemeinheit, durch die etwas für sich selbst ist. So wäre es ein Individuum ineffabile, ein unaussprechliches. Wenn ich auf eine konkrete Sache zeige und sage, dies da, so habe ich nichts Bestimmtes ausgesagt, insbesondere diejenigen, die mich jetzt nur hören, wissen gar nicht, worauf ich zeige. Um etwas zu identifizieren, etwas zu denken, bedarf es zugleich des Allgemeinen und des Besonderen. Die Sprache hat zwar eine starke Intention auf das Besondere, zum Beispiel das Haus, auf das ich zeige, was einige hier nicht sehen können, aber Haus ist ja auch etwas, was der Stärke der Leistung der Sprache entspricht, nämlich der Kraft der Universalisierung. Nicht, wir reden ja auch von Haus im Sinne eines Gattungsbegriffs, unter denen dann viele Häuser fallen. Nicht? Genau. Das Denken kommt also um identifizierende Leistungen nicht herum, wozu ich den Begriff in sich differenzieren muss. Hölderlin sprach von einer Teilung, die ursprünglich ist, einer Urteilung. Und das wurde dann ja diese Etymologie, Urteilung, wurde dann für den Begriff Urteil dann auch verwendet, um den Begriff Urteil zu deuten. Das hat Hölderlin so gemacht und Hegel hat das auch gern übernommen. Allgemeines, Besonderes und Einzelnes, die im Begriff eins sind, Moment des Begriffs, werden also geteilt. Allgemeines, Besonderes und Einzelnes werden bei Hegel mit ihren Anfangsbuchstaben abgekürzt A, B und E. Nicht, wenn man Texte von Hegel liest und das wird so abgekürzt, kann man sich das dann leicht erschließen, was gemeint ist. Die Rose ist rot oder Sokrates ist ein Mensch, wären also ein Urteil E, A, also Einzelnes ist allgemein. Bei den Schlüssen wird das deutlich werden, die ja die Extreme des Schlusses nicht nur mit dem abstrakten Ist verbinden. Das Urteil kann daher die nächste Realisierung des Begriffs genannt werden, insofern die Realität, das Treten ins Dasein als bestimmtes Dasein, als bestimmtes Sein überhaupt bezeichnet. Näher hat sich die Natur dieser Realisierung so ergeben, dass fürs Erste die Momente des Begriffs durch seine Reflexion in sich oder seine Einzelheit selbstständige Totalitäten sind, fürs Andere aber die Einheit des Begriffs als deren Beziehung ist. Die in sich reflektierten Bestimmungen sind bestimmte Totalitäten, ebenso wesentlich in gleichgültigem, beziehungslosen Bestehen als durch die gegenseitige Vermittlung miteinander. Das Bestimmen selbst ist nur die Totalität, indem es diese Totalitäten und deren Beziehung enthält. Diese Totalität ist das Urteil. Es enthält erstlich also die beiden Selbstständigen, welche Subjekt und Prädikat heißen. Also hier haben wir auch wiederum das berühmte Ganze, das ist ein Totum, was hier als Totalität bezeichnet wird. Nicht? Aber es ist auch von Totalität im Plural die Rede. Das ist etwas gegen die Schwadroniererei, dass bei Hegel alle, dass, also, das Ganze so allumfassend immer gemeint ist. Nicht? So als ob nichts draußen vor wäre. Das haben auch seine Zeitgenossen manchmal so verstanden. Und Hegel hat sich da sehr sarkastisch über die Deduktion eines Federhalters oder so etwas dann amüsiert. Nicht? Also in das wäre also Hegel-Verhunzung, wenn man das so macht, wie das manchmal gemacht wird. Oskar Negt manchmal. Oskar Negt, ja. Trendelenburg, ein Aristoteliker aus dem 19. Jahrhundert, hat ja auch so einige Hegel-Kritiken abgeliefert in den logischen Untersuchungen, aber auch ein kleines Büchlein mit zwei Aufsätzen, wo er allerdings manchmal auch Hegel sehr erfrischend auch erläutert. Nicht? Nun gut, was wir jetzt mit der Urteilung gemacht haben, also das Ergebnis der Urteilung, ist das Urteil. Die heutige positivistische Philosophie redet nur von Sätzen und gebraucht das Wort Urteil kaum noch. Hegel aber hält an den Unterschied fest. Vom Urteil ist der Satz zu unterscheiden, in welchem von einem Subjekte etwas ganz Einzelnes, Geschehenes ausgesagt wird, oder auch, wie in den allgemeinen Sätzen, etwas, mit welchem es nach der Notwendigkeit zusammenhängt, zu dem es wird und sich wesentlich als Entgegengesetztes verhält. Weil im Begriff die Momente als in einer Einheit befasst sind, so ist auch im Urteil als der Darstellung des Begriffs zwar Bestimmung, aber nicht als Werden oder Entgegensetzen, Entgegensetzung. Die niedrigere Bestimmung, das Subjekt, erhebt sich zu der von ihr verschiedenen Allgemeinheit, dem Prädikat, oder ist unmittelbar dasselbe. Also Cäsar ist in Gallien gewesen oder präsentiert das Gewehr, wären also Sätze keine Urteile nach Hegel. Die Beispiele stammen übrigens von Hegel selbst. Im Urteil werden Subjekt und Prädikat durch die Copula ist identisch gesetzt. Also Sokrates ist ein Mensch. Alle Menschen sind sterblich. Das wären also Urteile. Aber Subjekt und Prädikat sind auch unterschieden. Und das in, wie wir sehen werden, noch in mannigfaltiger Hinsicht, nicht? Hegel beginnt mit der Qualität der Urteile oder den Urteilen der Inhärenz. Also die Prädikate inherieren dem Subjekt. Sie kommen also dem Subjekt unmittelbar zu. Mhm. Das positive Urteil wäre zum Beispiel, die Rose ist rot. Also ein einzelnes ist ein allgemeines, ist die Form des positiven Urteils. Also EA oder einzelnes ist allgemein. Hieran kann man auch nochmal festmachen, die Rose ist natürlich nicht nur rot, sie ist auch duftend, stachelig, hat eine bestimmte Konsistenz, verwelkt. Man kann viele allgemeine Charakteristika oder auch Eigenschaften angeben. Also in dem Urteil ist ja bereits schon etwas eine Selektion vollzogen worden, nicht? Man selegiert bestimmte Eigenschaften, andere sind ausgeschlossen. Umgekehrt gibt es auch andere rote Gegenstände, nicht nur die Rose. Nicht? Es gibt einen roten Pullover oder gibt Leute, die politisch rot sind, was aber was ganz anderes ist und mit der Farbe eigentlich nichts zu tun hat, sondern dem zufälligen Umstand aus dem zufälligen Umstand sich ergeben, dass als die Truppen auf die Arbeiter schießen sollten, eine rote Fahne gehisst worden ist, um da loszuballern. Nicht? Das war der ursprüngliche Sinn der roten Fahne und dies hat dann für die Arbeiterbewegung dann irgendwann mal diese rote Fahne dann als Symbol werden lassen. Und man hat also sozusagen die Farbe des Gegners übernommen. Nicht? Das ist in der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung oft passiert. Nicht? Wenn die Leninisten oder Stalinisten Trotzki kritisierten, nicht, und deren Anhänger als Trotzkisten, nicht, da hatten dann die Trotzkisten diesen Ausdruck Trotzkisten dann ja für sich selber dann übernommen. Genau. Das ist ein Beispiel. Genau, wie die Schwulen und die Hexen. Das nennt man Nom de Guerre. Also, das sind die positiven Urteile. Nicht, ein Einzelnes ist ein Allgemeines. Der Inhalt ist das Einzelne, das so bestimmt ist. Aber die Rose ist, wenn sie rot ist, auch nicht weiß, nicht gelb, nicht blau und so weiter. Damit haben wir schon das negative Urteil. Das Einzelne ist nicht ein Allgemeines, sondern ein Besonderes. Das ist also das Einzelne ist ein Besonderes. Nicht Besonderes bei Hegel ist immer als Besonderung zu verstehen. Nicht? Also alle möglichen, das man kann es auch Kontrarität nennen. Nicht? Die Farben sind ja konträr zueinander. Nicht? Aus Rot, wenn etwas nicht rot ist, nicht, ergibt sich daraus nicht, dass es blau ist oder gelb oder weiß, nicht, sondern das bleibt dann offen. Mhm. Nicht, dazu bedarf es komplexerer Urteile, nicht, wie eines disjunktiven Urteils und disjunktive Schlüsse, um dann alle anderen Farben auszuschließen, um dann nur noch eine am Schluss dann zu haben. In dieser, als erster Negation, bleibt noch die Beziehung des Subjekts auf das Prädikat, welches dadurch als relativ Allgemeines ist, dessen Bestimmtheit nur negiert worden. Die Rose ist nicht rot, enthält, dass sie aber noch Farbe hat, zunächst eine andere, was aber nur wieder ein positives Urteil würde. Das Einzelne ist aber auch nicht ein Allgemeines. So zerfällt drittens das Urteil in sich, a, in die leere identische Beziehung, das Einzelne ist das Einzelne, identisches Urteil, und b, in sich als die vorhandene völlige Unangemessenheit des Subjekts und Prädikats. sogenanntes unendliches Urteilen. Beispiele von letzterem sind: Der Geist ist kein Elefant, ein Löwe ist kein Tisch und so fort. Sätze, die richtig, aber widersinnig sind, gerade wie die identischen Sätze: Ein Löwe ist ein Löwe, der Geist ist Geist. Diese Sätze sind zwar die Wahrheit des unmittelbaren, sogenannten qualitativen Urteils, allein überhaupt keine Urteile und können nur in einem subjektiven Denken vorkommen, welches auch eine unwahre Abstraktion festhalten kann. Ja, wenn man heute Logiker hört, lieben sie natürlich immer solche absurden Beispiele, um den Leuten klarzumachen, wie formal und leer doch die Logik ist. Nicht? Hegel hat sich das in dieser Form nicht zu eigen gemacht. Nicht? Er folgt weitgehend ja noch der klassischen aristotelischen Logik, die im 20. Jahrhundert ja auch wieder auflebte bei manchen Theoretikern. Ein Tübinger Professor, ich habe dessen Namen ist nicht im Kopf, hat sogar ein Computerprogramm dafür geschrieben, nicht? Also um die aristotelische klassische Logik dort auch zu formalisieren. Nicht? Also das unendliche Urteil, manche werden das von Kant her kennen, deswegen bedarf es noch einer Erläuterung. Von der Terminologie her unterscheidet es sich also von Kants unendlichen Urteil, das alles negiert, außer das eine Prädikat, das Einzelne ist ein Einzelnes. Die Eigenschaften sind jetzt gleichgültig geworden. Kants unendliches Urteil nennt Hegel negativ unendliches Urteil. Als Beispiel, um es vom negativen Urteil zu unterscheiden, wählt Hegel den Unterschied von Krankheit und Tod. Krankheit ist ein einfach negatives Urteil, der Tod ein negativ unendliches. Die Krankheit negiert nur besondere Lebensfunktionen, der Tod alle. Nicht, also das ist dieses berühmte unendliche Urteil, ist ja das dritte Urteil in der Kategorienklasse. Der Qualität, da hat Kant, also es wird etwas anders, also etwas ist nicht rot, nicht? Und etwas ist nicht rot. Also da wird einmal das Urteil negiert und einmal wird das Prädikat negiert, das ist der Unterschied. Nicht? Und hier wird, Hegel gebraucht Urteil auch in einem objektiven Sinne. Also es kann sich dann in der Wirklichkeit unabhängig vom erkenntnisbemühten Subjekt auch so etwas wie eine Urteilsstruktur ergeben. Nicht, dass ein Einzelnes sich auf ein Allgemeines bezieht. Nicht, also ein Einzelnes kann ja zum Beispiel sein Allgemeines verändern. Nicht? Wenn die Rose welkt, nicht, verändert sie ihre Farbe ja auch beispielsweise. Nicht? Und so wie auch, also wenn alle Lebensfunktionen verloren gegangen sind, nicht, dann ist natürlich der Tod eingetreten. Dann ist der menschliche Organismus also den Naturkräften vollständig überlassen. Bei einer Krankheit geschieht das nur partiell und die Abwehrkräfte des Körpers oder die Hilfe des Arztes springt dem bei und versucht den Zustand wiederherzustellen und die Lebensfunktionen werden dadurch dann wiederbelebt. Auch beim Scheintod, nicht, kann ja auch nur eine Wiederbelebung stattfinden. Entscheidend ist, dass die Beziehung von Subjekt und Prädikat im Sinne der Inhärenz des Enthaltenseins aufgehoben ist. Das unendliche Urteil ist aufgrund der Gleichgültigkeit in das Urteil der Reflexion oder das quantitative Urteil übergegangen. Zudem gehört das singuläre Urteil, das partikuläre Urteil und das universelle Urteil. Entsprechend Einzelnes, Besonderes und Allgemeines. Das partikuläre Urteil. Dies Einzelne ist allgemein. Also diese Rose ist rot, kennzeichnet den Umfang der Gültigkeit, nämlich nur für dies Einzelne. Das partikuläre Urteil, einige Rosen sind gelb oder einige Menschen sind reich, ist eine äußerliche Reflexion. Dass dieses da wird nur erweitert zu mehreren. Das letzte, das universelle Urteil, entspricht der Allheit. Alle Menschen sind sterblich. Alle wären allerdings an die schlechte Unendlichkeit aller Menschen, auch aller noch nicht Geborene. Deswegen kann man auch sehr schlecht die Extension des Begriffs der Allheit angeben, weil wenn man dann alle Einzelfälle aufzählen müsste, das geht natürlich nicht. Deswegen musste ein Übergang von der Extension zur Intention des Begriffes erfolgen, also von dem Begriffsumfang zum Begriffsinhalt. Nicht, das ist etwas, was bei Hegel von sehr großer Bedeutung ist. Nicht? Beim Übergang also von schlechter Unendlichkeit, wie er das nennt. Nicht? Schlechte Unendlichkeit ist eine Unendlichkeit, das nicht aufhören können. Also ist das Etliche. Es kann immer noch eins hinzugefügt werden. Nicht? Und so eine Unendlichkeit begreifen zu wollen, wie man das Hegel manchmal unterstellte, nicht? Er würde alles so umfassend begreifen wollen, nicht? Und das sei etwas präpotent, nicht? Weil das ja gar nicht gelingen kann. Nicht? Diese Vorwürfe sind ja oft gekommen. Nicht? Und dieses ist bei Hegel natürlich nicht gemeint, sondern die wahre Unendlichkeit, sondern der Übergang zur es wird der Übergang zur objektiven Allgemeinheit vollzogen. Eigentlich aber ist nicht auf das Vorausgesetzte zum Voraus Rücksicht zu nehmen, sondern das Resultat an der Formbestimmung für sich zu betrachten. Die Einzelheit, indem sie sich zur Allheit erweitert hat, ist gesetzt als Negativität, welche identische Beziehung auf sich ist. Sie ist damit nicht jene erste Einzelheit geblieben, wie zum Beispiel die eines Kaius, sondern ist die mit der Allgemeinheit identische Bestimmung oder das absolute Bestimmtsein des Allgemeinen. Jene erste Einzelheit des singulären Urteils war nicht die unmittelbare des positiven Urteils, sondern durch die dialektische Bewegung des Urteils des Daseins überhaupt entstanden. Sie war schon bestimmt, die negative Identität der Bestimmungen jenes Urteils zu sein. Dies ist die wahrhafte Voraussetzung im Reflexionsurteil. Gegen das an diesem sich verlaufende Setzen war jene erste Bestimmung der Einzelheit das an sich derselben. Was sie somit an sich ist, ist nun durch die Bewegung des Reflexionsurteils gesetzt, nämlich die Einzelheit als identische Beziehung des Bestimmten auf sich selbst. Dadurch ist jene Reflexion, welche die Einzelheit zur Allheit erweitert, eine ihr nicht äußerliche, sondern es wird dadurch nur für sich, was sie schon an sich ist. Das Resultat ist somit in Wahrheit die objektive Allgemeinheit. Das Subjekt hat insofern die Formbestimmung des Reflexionsurteils, welches von diesen durch einiges zur Allheit hindurchging, abgestreift. Statt alle Menschen ist nunmehr zu sagen, der Mensch. Das Allgemeine ist in jedem einzelnen Menschen. Es wird also charakterisiert, zur Gattung aller möglichen Menschen gehört dann etwa die Sterblichkeit, Vernunftbegabtheit und so weiter. Was dem Menschen als Gattung zukommt, kommt ihm auch als Einzelnen zu. Da dies notwendig ist, ist dieser Zusammenhang Grundlage des Urteils der Notwendigkeit oder der Relation, zu denen Hegel das kategorische, hypothetische und disjunktive Urteil zählt. Das kategorische Urteil ist substanziell. Das heißt, es werden keine zufälligen Prädikate ausgesagt, wie die Rose ist rot, die Cupola ist, zeigt also eine Notwendigkeit an. Etwas wäre ohne das Prädikat gar nicht das, was es ist. Wenn eine Rose, die nicht rot ist, ja durchaus Rose sein kann. Es ist die klassische Bestimmung nach Gattung und Art über die Differentia Specifica, spezifischer Differenz. Körper sind schwer oder Gold ist Metall, sind Beispiele. Subjekt und Prädikat sind unterschieden, sodass auch ihre Identität zum Ausdruck gebracht werden muss, im hypothetischen Urteil. Das kategorische Urteil ist daher bestimmt von den positiven und negativen Urteilen zu unterscheiden. In diesen ist das, was vom Subjekt ausgesagt wird, ein einzelner, zufälliger Inhalt. In jenem ist er die Totalität der in sich reflektierten Form. Die Copula hat daher in ihm die Bedeutung der Notwendigkeit, in jenem nur des abstrakten, unmittelbaren Seins. Die Bestimmtheit des Subjekts, wodurch es ein besonderes gegen das Prädikat ist, ist zunächst noch ein zufälliges. Subjekt und Prädikat sind nicht durch die Form oder Bestimmtheit als notwendig bezogen, die Notwendigkeit ist daher noch als innere. Das Subjekt aber ist Subjekt nur als besonderes und insofern es objektive Allgemeinheit hat, soll es sie wesentlich nach jener ersten unmittelbaren Bestimmtheit haben. Das objektiv Allgemeine, indem es sich bestimmt, das ist, sich ins Urteil setzt, ist wesentlich in identischer Beziehung mit dieser aus ihm abgestoßenen Bestimmtheit als solcher. Sie ist wesentlich nicht als bloß Zufälliges zu setzen. Das kategorische Urteil entspricht erst durch diese Notwendigkeit seines unmittelbaren Seins seiner objektiven Allgemeinheit und ist auf diese Weise in das hypothetische Urteil übergegangen. Das hypothetische Urteil, also wenn A ist, dann ist B oder das Sein von A ist das Sein von B, drückt einen unmittelbaren Zusammenhang aus zwischen Grund und Folge, Bedingung und Bedingtem. Hierin liegt der Fortgang vom kategorischen zum hypothetischen Urteil, welches durch die Formel ausgedrückt werden kann, wenn A ist, so ist B. Wir haben hier denselben Fortgang wie früher vom Verhältnis der Substantialität zum Verhältnis der Kausalität. Im hypothetischen Urteil erscheint die Bestimmtheit des Inhalts als vermittelt, als von anderem abhängig. Und dies ist dann eben das Verhältnis von Ursache und Wirkung. Die Bedeutung des hypothetischen Urteils ist nun überhaupt die, dass durch dasselbe das Allgemeine in seiner Besonderung gesetzt wird und wir erhalten als dritte Form des Urteils der Notwendigkeit das disjunktive Urteil. A ist entweder B oder C oder D. Das poetische Kunstwerk ist entweder episch oder lyrisch oder dramatisch. Die Farbe ist entweder gelb oder blau oder rot und so weiter. Die beiden Seiten des disjunktiven Urteils sind identisch. Die Gattung ist die Totalität ihrer Arten und die Totalität der Arten ist die Gattung. Da der Begriff die Einheit des Allgemeinen und Besonderen ist, ist nun diese Einheit der Gattung in der Totalität der Arten der Inhalt des Urteils des Begriffs. Bei Kant ist das noch unter dem Begriff der Modalität abgehandelt, weil Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit Modalitäten sind. Assertorisches, problematisches und apodiktisches Urteil, schon bei Kant so genannt, wird es auch bei Hegel genannt. Das assertorische Urteil könnte man, da es an seinem unmittelbaren Subjekt kein Verhältnis von Allgemein und Besonderen hat, auch als bloße Meinung bezeichnen. Eine subjektive Partikularität, eine bloße Versicherung, deren Gegenteil mit gleichem Recht oder Unrecht behauptet werden kann. In manchen Diskussionen kennen wir ja das, nicht? Dass Leute immer wieder dieselbe These, die schon längst widerlegt worden ist, immer wieder nur noch neu wiederholen, nicht? Und dann wild gestikulieren und mit dem Fuß aufstampfen. Aber das ändert nichts daran, dass ein assertorisches Urteil eben immer problematisch bleibt. Es kann ebenso mit gutem Recht das Gegenteil behauptet werden. Das ist die Defizienz dessen, was also klassisch Meinung genannt wird. Nicht? Ich empfehle da in diesem Zusammenhang immer den Aufsatz von Adorno, Meinung, Wahn, Gesellschaft. Ja. Nicht, da wird gezeigt, dass gerade in der nicht-partischen Meinung, also in der ganz normalen Meinung, eigentlich schon der Wahn drinsteckt. Nicht? Das heißt, eine Verhärtung gegen andere Auffassungen, nicht? Weil man seine eigene Meinung immer besonders besetzt, nicht? Sich mit ihr identifiziert. Nicht? Und man kann ja immer wieder Leute beobachten, die sehr viel dummes Zeugs reden, aber dann zu intellektuellen Höchstleistungen kommen, wenn sie dann diese falschen Thesen dann bekräftigen wollen. Nicht? Die bringen Intelligenzleistungen da, die sie ansonsten gar nicht realisieren können. Ist natürlich auch eine gute Motivation, sich weiterzubilden. Daher bringt also die Überprüfung heraus, dass es in Wahrheit ein problematisches Urteil ist, nicht? Das assertorische Urteil. Hypothetische Urteile sind problematisch. Nicht? Etwas kann nämlich auch anders sein oder etwas ist etwas nur unter einer bestimmten Bedingung. Es wird nur die Möglichkeit zum Ausdruck gebracht, dass das Dasein dem Begriff entspricht. Die Allgemeinheit ist also mit einer Einschränkung gesetzt, welche die Beschaffenheit ausdrückt. Sofern das Problematische aber an der Sache selbst ist, der Sache mit ihrer Beschaffenheit, geht das Urteil in ein apodiktisches über. Die objektive Partikularität an dem Subjekte gesetzt, seine Besonderheit als die Beschaffenheit seines Daseins, so drückt das Subjekt nun die Beziehung desselben auf seine Beschaffenheit, das ist auf seine Gattung, hiermit dasjenige aus, was den Inhalt des Prädikats ausmacht. Dieses, die unmittelbare Einzelheit, Haus gleich Gattung, so und so beschaffen, Besonderheit ist gut oder schlecht. Apodiktisches Urteil. Alle Dinge sind eine Gattung, ihre Bestimmung und Zweck in einer einzelnen Wirklichkeit von einer besonderen Beschaffenheit. Und ihre Endlichkeit ist, dass das Besondere derselben dem Allgemeinen gemäß sein kann oder auch nicht. Also wenn das Haus so und so beschaffen gut ist oder so eine beschaffene Handlung rechtgemäß, da enthält das Urteil allerdings bereits schon einen vermittelnden Grund und somit ist die Copula schon überschritten. Weil wir im Grunde zwei Urteile haben. Ein Haus ist so und so beschaffen und dies ist gut so. Die Copula ist dann nicht mehr leere Identität, sondern erfüllt und somit Einheit einer vermittelnden Beziehung, die der Schluss ist. Subjekt und Prädikat sind auf diese Weise selbst jedes das ganze Urteil. Die unmittelbare Beschaffenheit des Subjekts zeigt sich zunächst als der vermittelnde Grund zwischen der Einzelheit des Wirklichen und seiner Allgemeinheit, als der Grund des Urteils. Was in der Tat gesetzt worden, ist die Einheit des Subjekts und des Prädikats als der Begriff selbst. Er ist die Erfüllung des leeren Ist, der Copula. Und indem seine Momente zugleich als Subjekt und Prädikat unterschieden sind, ist er als Einheit derselben, als die sie vermittelnde Beziehung gesetzt, der Schluss. Nur ungenau besehen ist der Schluss bloß eine Aneinanderreihung oder ein Verhältnis von Urteilen. In Wahrheit sind die drei Begriffsbestimmungen E Einzelnes, B Besonderes, A Allgemeines, die Termini miteinander verknüpft. Das kann man dann auch in einer Reihe von Urteilen darstellen. Beim Schluss EBA, nicht Einzelnes, Besonderes, Allgemeines, ist dann das Urteil, in dem die Extreme des Schlusses E und A stehen, durch B als Mitte des Schlusses vermittelt. Dann bekommen wir ja immer noch dieses schöne Beispiel, das auch Hegel gerne verwendet. Nicht? Alle Menschen sind sterblich, Kaios ist ein Mensch, also Kaios ist sterblich. Hegel hat dann gesagt, dass Kaios durch diese Verwendung dieses Beispiels unsterblich geworden ist. wenn wir das jetzt so in diese drei Sätze, also drei Urteile da auseinanderlegen, nicht? Alle Menschen sind sterblich, das wäre jetzt die erste Prämisse, nicht? Das obere, also Major. Kaios ist ein Mensch, das ist dann die zweite Prämisse, auch Minor genannt, nicht? Und Kaios ist sterblich, wäre dann die Konklusion, nicht? Also ein B und A haben wir da, ein E ist B. Da sehen wir schon, dass in beiden Urteilen das B vorkommt. Nicht? Und dann in der Konklusion haben wir E und A. Also sind E und A, dieses Urteil der Conclusio, ist vermittelt, das sind die Extreme, E und A, vermittelt durch ein B, also das Besondere. Nicht? Das Besondere ist in dem Fall Mensch. Nicht? Also alle Menschen, das ist ein Besonderes, sind sterblich. Nicht? Kaios, das ist ein Einzelner, ist ein Mensch, also auch wiederum etwas Besonderes. Nicht? Und über die Vermittlung der Besonderheit ist also dann der Schluss so normalerweise korrekt. Hegel hat natürlich, was wir beim Urteil der Reflexion dann nochmal näher herausstellen, weil da dieselben Beispiele verwendet werden. Deswegen werde ich jetzt auch nicht alle anderen Möglichkeiten, jetzt diese drei Begriffe umzustellen, jetzt noch exemplifizieren oder so etwas. Nicht? Der Schluss ist also die Einheit von Begriff und Urteil. Die Konklusion, Kaios ist sterblich, enthält die Extreme. Also das Extrem heißt ja das Äußerste, ist das nicht? So der Superlativ. Das Äußere des Schlusses, die durch die Mitte, das Besondere, hier Mensch vermittelt wird. Hier haben wir die erste von vier Schlüssen des Daseins oder der Qualität oder Inhärenz. Hegel variiert da in verschiedenen Schriften oder auch manchmal in derselben Schrift diese Begriffe. Der zweite Schluss wäre jetzt BEA, da ist das Einzelne in der Mitte. Wir werden noch sehen, dass so etwas beim Induktionsschluss zum Beispiel vorkommt, nicht? Der dritte, also EAB, der hat das Allgemeine dann in der Mitte. Und der vierte besteht nur noch aus Allgemeinen, das ist der mathematische Schluss, AAA. Den kann man übersetzen, wie Hegel das selber auch tut, wenn zwei Dinge oder Bestimmungen einem Dritten gleich sind, sind sie unter sich gleich. Das ist also ein reiner Formalismus, das nur mit dem Allgemeinen zu tun hat. Alle Begriffsbestimmungen können also in der Mitte stehen und die Extreme vermitteln. Das ist eine Art Kombinatorik, nicht? Wie sie auch Leibniz verwendet. Und da gibt es ja eine Reihe von Logikbüchern, in denen dann das alles durchgespielt wird. Ja, man könnte jetzt die ganze aristotelische Logik und die hegelische Logik vergleichen. Das gibt es aber schon. Wolfgang Krohn hat da ein Buch geschrieben über die Lehre vom Schluss bei Hegel. Da stellt er Vergleiche an, also zwischen aristotelischer Logik oder der Aristotelika, muss man ja sagen, im Mittelalter ist das ja immer mehr verfeinert worden, nicht? Ja. Mit Hilfswörtern versehen worden und so. Und da gibt es eine verschiedene Quantitäten und diese ganzen Sachen. Das ist natürlich sehr interessant. Auch die Fehlschlüsse, die da immer wieder diskutiert worden, nicht? Der berühmteste ist der Cornutus, nicht? Also, nicht, wenn man keine Hörner, wer keine Hörner hat, hat sie verloren. Nicht? Peter hat keine Hörner, also hat er seine Hörner verloren. Ist natürlich ein Fehlschluss, weil er gar keine Hörner gehabt hat. Also wir können an dieser Stelle nicht alle Details darstellen. Entsprechend der Urteilslogik gibt es auch noch die Schlüsse der Reflexion. Der Schluss der Allheit entspricht vom Beispiel her dem von Kaios Sterblichkeit. Das Besondere ist wieder in der Mitte. Hier reflektiert Hegel darauf, dass in der Prämisse bereits der Kaius enthalten ist, weil er einer von allen Menschen ist. Das heißt, der Obersatz ist nur gültig, weil die Konklusion gilt. Also weil Gaius ein sterblicher Mensch ist, nicht? Ist dann in dem Satz, alle Menschen sind sterblich, natürlich auch der Gaius immer schon gemeint. Nicht? Und wenn das nicht stimmen würde, was dort erschlossen wird, dann würde der ganze Schluss nicht gelten. Also haben wir hier ein tautologisches Begründungsverhältnis, einen tautologischen Schluss, der eigentlich gar nicht so viel hergibt. Nicht? Also der Obersatz ist nur gültig, weil die Konklusion gilt. Und das leitet Hegel zum Schluss der Induktion über. Nicht? Also wenn wir jetzt auf diesen Chaos rekurrieren, nicht, müssen wir hier über das Einzelne sprechen, das jetzt das Allgemeine begründet. Das ist der induktive Schluss. Also in dem Induktionsschluss sind also die Einzelnen wie Kaios bis ins Unendliche in der Mitte, kann man sagen. Weil Kaios und alle anderen sterblich sind, sind alle Menschen sterblich. Dies ist aber eine schlechte Unendlichkeit der Mitte, die kann niemals abgeschlossen werden. Dazu muss man sagen, dass also meinetwegen Popper oder so aus solchen Sachverhältnissen dann schließen, dass keine sichere Erkenntnis mehr möglich ist. Nicht? Also der Induktionsschluss wird bei Popper von vornherein, wie wir das vor einigen Monaten schon gehabt haben, dann ausgeschlossen. Nicht? Mhm. Bei Hegel wird der Induktionsschluss zwar anerkannt, nicht, aber nur als Moment. Nicht? Er verweist dann auf ein weiteres. Nicht? Hegel erklärt das in einem Zusatz der Enzyklopädie auf 1. Das müssen wir dann vollständig nochmal hier darstellen, weil da ist das wunderbar dargestellt und sehr intuitiv. Der Schluss der Allheit verweist auf den Schluss der Induktion, in welcher die Einzelnen die zusammenschließende Mitte bilden. Wenn wir sagen, alle Metalle sind elektrische Leiter, so ist dies ein empirischer Satz, welcher aus der mit allen einzelnen Metallen vorgenommenen Prüfung resultiert. Wir erhalten hiermit den Schluss der Induktion, welcher folgende Gestalt hat. B, E, A, also Besonderheit, Einzelheit, Allheit. Ja, das muss man dann irgendwie beschreiben. Das ist, weil das grafisch dargestellt, also das E ist jetzt viele E's, nicht? Die sind dann so untereinander sozusagen geschrieben. Nicht? Also es ist also ein viele E's, nicht? Die dann das Urteil B ist A dann vermitteln. Nicht? Gold ist Metall. Silber ist Metall, ebenso Kupfer, Blei und so weiter. Dies ist der Obersatz. Dazu kommt dann der Untersatz. Alle diese Körper sind elektrische Leiter und daraus resultiert der Schlusssatz, dass alle Metalle elektrische Leiter sind. Hier ist also die Einzelheit als Allheit das Verbindende. Dieser Schluss schickt nun gleichfalls wieder zu einem anderen Schluss fort. Er hat zu seiner Mitte die vollständigen Einzelnen. Dies setzt voraus, dass die Beobachtung und Erfahrung auf einem gewissen Gebiet vollendet sei. Weil es aber Einzelheiten sind, um die es sich hierbei handelt, so gibt dies wieder den Progress ins Unendliche. Also es gibt unendlich viele Einzelheiten. Bei einer Induktion können die Einzelheiten niemals erschöpft werden. Wenn man sagt, alle Metalle, alle Pflanzen und so weiter, so heißt dies nur so viel als alle Metalle, alle Pflanzen, die man bis jetzt kennengelernt hat. Jede Induktion ist deshalb unvollkommen. Man hat wohl diese und jene, man hat viele Beobachtungen gemacht, aber nicht alle Fälle, nicht alle Individuen sind beobachtet worden. Dieser Mangel der Induktion ist es, welcher zur Analogie führt. Im Schluss der Analogie wird daraus, dass Ding einer gewissen Gattung eine gewisse Eigenschaft zukommt, geschlossen, dass auch andere Dinge derselben Gattung dieselben Eigenschaften zukommt. So ist es zum Beispiel ein Schluss der Analogie, wenn gesagt wird, man hat bisher bei allen Planeten dies Gesetz der Bewegung gefunden, und so wird der neu entdeckte Planet sich wahrscheinlich nach demselben Gesetz bewegen. Die Analogie steht in den empirischen Wissenschaften mit Recht in großem Ansehen, und man ist auf diesem Wege zu sehr wichtigen Resultaten gelangt. Wer ahnen lässt, dass diese oder jene empirisch aufgefundene Bestimmung in der inneren Natur oder der Gattung eines Gegenstandes begründet sei und welcher darauf weiter fußt. Die Analogie kann übrigens oberflächlicher oder gründlicher sein. Wenn zum Beispiel gesagt wird, der Mensch Gaius ist ein Gelehrter, Titus ist auch ein Mensch, also wird er wohl auch ein Gelehrter sein, so ist dies jedenfalls eine sehr schlechte Analogie, und zwar um deswillen, weil das Gelehrtsein eines Menschen gar nicht ohne weiteres in dieser seine Gattung begründet ist, wie man häufig sehen kann. Dergleichen oberflächliche Analogien kommen gleichwohl sehr häufig vor. So pflegt man zum Beispiel zu sagen, die Erde ist ein Himmelskörper und hat Bewohner. Der Mond ist auch ein Himmelskörper, also wird er wohl auch bewohnt sein. Diese Analogie ist um nichts besser als die vorher erwähnte. Dass die Erde Bewohner hat, beruht nicht bloß darauf, dass er ein Himmelskörper ist, sondern es gehören dazu noch weitere Bedingungen, so namentlich das Umgebensein mit einer Atmosphäre, das damit zusammenhängende Vorhandensein von Wasser und so weiter. Und diese Bedingungen sind es gerade, welche dem Mond, soweit wir ihn kennen, fehlen. Was man in der neueren Zeit Naturphilosophie genannt hat, das besteht zum großen Teil in einem nichtigen Spiel mit leeren äußerlichen Analogien, welche gleichwohl als tiefe Resultate gelten sollen. Die philosophische Naturbetrachtung ist dadurch in Misskredit geraten. Also was man Hegel und Schellings Naturphilosophie von Wissenschaftsseite oft vorwarf, hat Hegel also selber schon moniert. Der Schluss der Notwendigkeit, dazu gehört der kategorische Schluss, der hypothetische und der disjunktive Schluss, mündet dann in der Objektivität, in den mechanischen und chemischen Relationen, wie sie in Natur und Geschichte vorkommen. Mechanisch und chemisch sind hier in diesem Kontext allgemeiner gemeint. Wenn man also an Goethe denkt, nicht, dieses berühmte Buch »Die Wahlverwandtschaften«, nicht, wo zwei Ehepärchen also dort in irgendeiner Form zusammenkommen, nicht, und sich während der Gespräche herausstellt, dass die Paarung doch anders sollte erfolgen, nicht, was natürlich dann bei Goethe zu deiner Zeit scheitern musste. Nicht, also heute würde man das Swingerclub nennen, aber das dann ist die Wahlverwandtschaft von Elementen, das ist, was man in der Chemie der damaligen Zeit da gezeigt hat. Also wenn man zwei Stoffe aufeinander also appliziert, nicht, dann lösen sie sozusagen ihre Bindungen und bekommen dann eine andere. Nicht? Und das gibt es natürlich auch in der Geschichte sozusagen in Liebesbeziehungen. Noch heute reden wir da auch von Chemie. Nicht? Mhm. Und mechanisch, nicht? Man redet auch von diesem mechanischen Geklapper von These, Antithese und Synthese, nicht? Wenn die Dialektik mal wieder verhunzt wird. Das ist natürlich auch dann ein mechanisches Geklapper. Wir kommen ja noch darauf, was mechanisch da in diesem Sinne heißt. Nicht? Das Chemische haben wir jetzt gerade schon angedeutet. Der kategorische Schluss oder Schluss der Relation, so heißt er auch bei Kant, hat ein kategorisches Urteil in der Prämisse, geht über in den hypothetischen und dieser dann in den disjunktiven. In der Nürnberger Logik ist das am kürzesten dargelegt und auch am leichtesten verständlich zu machen, ohne viele Beispiele zu bemühen, die nur vom Prinzip, das wir jetzt benötigen, ablenken können. Der kategorische Schluss hat zur Mittel die an und für sich seiende Allgemeinheit oder die Natur des einzelnen Subjektes, von der als solcher eine wesentliche Eigenschaft ausgesagt und mit diesem Subjekt zusammengeschlossen wird. Ja, das kennen wir dann von der Substanz her, nicht? Mhm. Das entspricht hier auch Substanz, Kausalität und Wechselwirkung, nicht? Mhm. Den Kategorien dabei kann, nicht? Weil der Schluss von einer versichernden Prämisse ausgeht, kann dann nur, wie schon das kategorische Urteil, in das hypothetische, in den hypothetischen Schluss übergehen. Und dann Hegel? Der hypothetische Schluss drückt als Grund eines Daseins ein anderes Dasein aus. Wenn A ist, so ist B. Nun ist A, also ist B. Die Bestimmungen sind nicht mehr im Verhältnis des Einzelnes, Besonderes und Allgemeines, sondern eine Bestimmung B, die zunächst nur eine an sich seiende oder mögliche ist, wird mit dem Dasein durch A als Mitte verbunden, das sowohl daseinend als Grund ist. Der disjunktive Schluss läuft jetzt noch auf den Ausschluss von falschen Alternativen hinaus. Aus einem Falschen kann ja nichts Wahres folgen. Im disjunktiven Schlusse besteht der Grund, dass eine Bestimmung mit einem Subjekt verbunden wird, darin, dass ihm von den besonderen Bestimmungen einer allgemeinen Sphäre ein Teil nicht und somit der übrige Teil zukomme. Oder, wenn die Bestimmung vom Subjekt getrennt wird, umgekehrt. A ist entweder B oder C oder D. Nun ist es nicht B noch C, also ist es D. Ohne Rekurs auf die Objektivität kann nur eine Möglichkeit erschlossen werden. Um nun zur Wirklichkeit überzugehen, benötigen wir einen Übergang zur Objektivität. Zu der mechanische Verhältnisse, chemische und schließlich die Teleologie oder die Zweckmäßigkeit gehören, auf die unsere Bemühungen ja aus sind. Das Subjekt des Urteils ist schließlich das Subjekt, das Zwecke setzt, angefangen von den Organismen bis zu den Menschen. Die Mitte ist also das Subjekt als eine allgemeine Sphäre in ihrer vollständigen Besonderung und enthält zugleich das Ausschließen oder Setzen eines Teils dieser Bestimmung desselben. Das Subjekt ist also ein allgemeines, an sich die Möglichkeit mehrerer Bestimmungen. Von seiner Allgemeinheit oder Möglichkeit wird zu seiner Bestimmtheit oder Wirklichkeit übergegangen. In der Nürnberger Begriffslehre für die Oberklasse, das muss man sich mal vorstellen, das haben die da also auf dem Gymnasium gemacht, als Hegel dort Gymnasiallehrer war. Nicht? Wenn man das also heute versuchen würde, nicht? Weiß ich nicht, wie würde man von der Schule gewiesen. Ob man dann nochmal nach Hause kommt, nicht? Und auf dem Weg überfallen wird. Aber es ist trotzdem verständlich, nicht? Dieses Kapitel ist mit die Realisierung des Begriffs überschrieben. Hieraus wird deutlich, dass eine zweckmäßige Tätigkeit die Objektivität hervorbringt. Das Objekt ein Produkt des Objekts ist. Auch in der Enzyklopädie finden wir die Redeweise von Realisierung des Begriffs, auch in der großen Logik. Hegel versucht das, weil es sich vom alltäglichen Denken ungewöhnlich ist, in seiner Anmerkung plausibel zu machen, wie in der Objektivität die Unmittelbarkeit, die wir in der Seinslogik noch als Dasein hatten, in der Wesenslogik als Erscheinung, nun als Aufhebung der Vermittlung im Objekt sich darstellt. Die Objektivität entspringt konstitutiven Leistungen des Objekts. Das könnte man insofern als Erzeugungsidealismus bezeichnen, weil das Subjekt, das ein allgemeines, quasi göttliches ist, diese Objektivität erzeugt, ohne, wie noch der Demiurg Platons, auf ein materielles Substrat angewiesen zu sein. Hier wird jedenfalls dann die dialektisch-materialistische Kritik ansetzen. Aber damit wir jetzt nicht hier erschlagen werden, machen wir doch noch ein wenig Musik. Das war Leos Janáček mit seiner Kreuzersonate, das erste Streichquartett, der zweite und dritte Satz. FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Sendung über Dialektik. Wir waren bei der Schlusslehre Hegels stehen geblieben und befinden uns beim Übergang zur Objektivität. Das, was wir uns ja als Ziel vorgenommen haben. Ganz kommen wir heute ohnehin nicht durch, weil das ja sehr komplizierte Gedanken sind, muss man das ein bisschen ausbreiten. So kann man dann auch etwas verständlich machen. Die verschiedenen Varianten der Schlusslehre enden allesamt mit dem schon erwähnten Gedanken über die Realisierung des Begriffs im Objekt. Wir haben es im Folgenden mit dem Paragraphen 193 der Enzyklopädie Hegels zu tun. Da wird deutlich werden, wie Hegel die Metabasis eis allogenos, das ist eine Formulierung aus dem Altgriechischen von Aristoteles, nicht? Metabasis, Übergang, eis allogenos, also Übergang in eine andere Art, nicht? Also in dem Fall den Übergang vom Begriff Gottes zu dessen Sein. Wir erinnern uns, wir haben schon die Gottesbeweise gehabt, wie Kant sie gedacht hat und kritisiert hat. Und wie Hegel und Marx das Denken hatten wir schon angedeutet. Und die Marxischen Reflexionen darüber, die sehr eng mit seinem Begriff des Fetischismus dann zusammenhängen, hatten wir auch schon gehabt. Aber hier geht es darum, wie Hegel das jetzt an entscheidender Stelle, wo es ja tatsächlich vom Begriff zur Wirklichkeit übergeht, vom Subjekt zum Objekt, da wird das jetzt entscheiden und er kommt jetzt auch auf den Gottesbeweis tatsächlich in diesem etwas längeren Zitat sozusagen vor, dass wir jetzt so nach und nach dann interpretieren. Wenn etwas schwierig wird, dann unterbrechen wir ein bisschen und erläutern das noch ein wenig. Also den Übergang vom Begriff Gottes zu dessen Sein, der nicht auf eine äußerliche Materialität, sich bezieht, auf die sich Marx dann kritisch beziehen wird. Wir hatten vor einiger Zeit ja auch den Gottesbeweis und seine Aneignung von Marx gezeigt. Hier kommen wir noch auf andere Aspekte und Implikationen. Moment. Okay, ja. Wackelkontakt. Nein, ist... Alles klar, danke. Diese Realisierung des Begriffs, in welcher das Allgemeine diese eine in sich zurückgegangene Totalität ist, deren Unterschiede ebenso diese Totalität sind, und die durch Aufheben der Vermittlung als unmittelbare Einheit sich bestimmt hat, ist das Objekt. So fremdartig auf den ersten Anblick dieser Übergang vom Subjekt, vom Begriff überhaupt und näher vom Schlusse, besonders wenn man nur den Verstandesschluss und das Schließen als ein Tun des Bewusstseins vor sich hat, in das Objekt scheinen mag, so kann es zugleich nicht darum zu tun sein, der Vorstellung, diesen Übergang plausibel machen zu wollen. Es kann nur daran erinnert werden, ob unsere gewöhnliche Vorstellung von dem, was Objekt genannt wird, ungefähr dem entspricht, was hier die Bestimmung des Objekts ausmacht. Unter Objekt aber pflegt man nicht bloß ein abstraktes, seiendes oder existierendes Ding, oder ein wirkliches überhaupt zu verstehen, sondern ein konkretes, in sich vollständiges, selbstständiges. Diese Vollständigkeit ist die Totalität des Begriffs. Dass das Objekt auch Gegenstand und einem anderen Äußeres ist, dies wird sich nachher bestimmen, insofern es sich in den Gegensatz zum Subjektiven setzt. Hier zunächst als das, worein der Begriff aus seiner Vermittlung übergegangen ist, ist es nur unmittelbares, unbefangenes Objekt. So wie ebenso der Begriff erst in dem nachherigen Gegensatze, als das Subjektive bestimmt wird. Ferner ist das Objekt, überhaupt das eine, noch weiter in sich unbestimmte Ganze, die objektive Welt überhaupt, Gott, das absolute Objekt. Aber das Objekt hat ebenso den Unterschied an ihm, zerfällt in sich in unbestimmte Mannigfaltigkeit, in Klammern als objektive Welt, und jedes dieser Vereinzelten ist auch ein Objekt, ein in sich konkretes, vollständiges, selbstständiges Dasein. Wie die Objektivität mit Sein, Existenz und Wirklichkeit verglichen worden, so ist auch der Übergang zu Existenz und Wirklichkeit, Klammer auf, denn Sein ist das erste, ganz abstrakte, unmittelbare, Klammer zu, mit dem Übergang zur Objektivität zu vergleichen. Der Grund, aus dem die Existenz hervorgeht, das Reflexionsverhältnis, das sich zur Wirklichkeit aufhebt, sind nichts anderes als der noch unvollkommen gesetzte Begriff. Oder es sind nur abstrakte Seiten desselben. Der Grund ist dessen nur wesenhafte Einheit, das Verhältnis nur die Beziehung von reellen, nur in sich reflektiert sein sollenden Seiten. Der Begriff ist die Einheit von beiden und das Objekt nicht nur wesenhafte, sondern in sich allgemeine Einheit, nicht nur reelle Unterschiede, sondern dieselben als Totalitäten in sich enthaltend. Es erhält übrigens, dass es bei diesen sämtlichen Übergängen um mehr als bloß darum zu tun ist, nur überhaupt die Unzertrennlichkeit des Begriffs oder Denkens vom Sein zu zeigen. Es ist öfters bemerkt worden, dass Sein weiter nichts ist als die einfache Beziehung auf sich selbst und dass diese arme Bestimmung ohnehin im Begriff oder auch im Denken enthalten ist. Der Sinn dieser Übergänge ist nicht, Bestimmungen aufzunehmen, wie sie nur enthalten sind, Klammer auf, wie auch in der ontologischen Argumentation vom Dasein Gottes durch den Satz geschieht, dass das Sein eine der Realitäten sei, Klammer zu, sondern den Begriff zu nehmen, wie er zunächst für sich bestimmt sein soll, als Begriff, mit dem diese entfernte Abstraktion des Seins oder auch der Objektivität noch nichts zu tun habe, und an der Bestimmtheit desselben als Begriffsbestimmtheit allein zu sehen, ob und dass sie in eine Form übergeht, welche von der Bestimmtheit, wie sie dem Begriffe angehört und in ihm erscheint, verschieden ist. Wenn das Produkt dieses Übergangs, das Objekt, mit dem Begriffe, der darin nach seiner eigentümlichen Form verschwunden ist, in Beziehung gesetzt wird, so kann das Resultat richtig so ausgedrückt werden, dass an sich Begriff oder auch, wenn man will, Subjektivität und Objekt dasselbe seien. Ebenso richtig ist aber, dass sie verschieden sind. Indem eins so richtig ist als das andere, ist damit eben eines so unrichtig wie das als das andere. Solche Ausdrucksweise ist unfähig, das wahrhafte Verhalten darzustellen. Jenes an sich ist ein Abstraktum und noch einseitiger als der Begriff selbst, dessen Einseitigkeit überhaupt sich darin aufhebt, dass er sich zum Objekte der gegengesetzten Einseitigkeit aufhebt. So muss auch jenes an sich durch die Negation seiner, sich zum für sich sein bestimmen. Wie allenthalben ist die spekulative Identität nicht jene triviale, dass Begriff und Objekt an sich identisch seien, eine Bemerkung, die oft genug wiederholt worden ist, aber nicht oft genug wiederholt werden könnte, wenn die Absicht sein sollte, den schalen und vollends böswilligen Missverständnissen über diese Identität ein Ende zu machen, was verständigerweise jedoch wieder nicht zu hoffen steht. Übrigens jene Einheit ganz überhaupt genommen ohne an die einseitige Form ihres an sich Seins zu erinnern, so ist sie es bekanntlich, welche bei dem ontologischen Beweise vom Dasein Gottes vorausgesetzt wird. Und zwar ist das Vollkommenste. Jetzt kommt der berühmte ontologische Gottesbeweis. Ja. Wollen wir den nochmal zitieren, oder? Ja, würde ich tun. Wir machen es dann gleich in der Übersetzung. Damit man das besser nachvollziehen kann, wenn man den Text nicht vor sich liegen hat. Ach ja, dann ist das ist dieses, dann wenn es ein höchstes Wesen gibt, dann existiert dieses nicht zufällig. Genau. Okay. Das kommt aber später, also sonst lese ich jetzt erstmal weiter, oder? Also, bei Anselmus, bei welchem der höchst merkwürdige Gedanke dieses Beweises zuerst vorkommt, ist freilich zunächst bloß davon die Rede, ob ein Inhalt nur in unserem Denken sei. Seine Worte sind kurz diese. Certe it quo maius... Was? Hast du das denn noch übersetzt dahinter? Ja, habe ich. Ja. Gute Güte. Man könnte das ja vorlesen und danach die Übersetzung. Sicherlich, wenn es dann... Also jetzt nicht im Original. Doch. Also gut, dann lese ich jetzt erst nochmal das Lateinische. Also, certe it quo maius cogitari nequit non pot est esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, pot est cogitari esse et in re, quod maius est. Si ergo it quo maius cogitari non pot est, est in solo intellectu. Et ipsum, quo maius cogitari non pot est, est quo malus cogitari pot est. Sed certe hoc esse non pot est. Anselm von Canterbury, Prologion 2. Proslogion. Gut. Sicher, also jetzt die Übersetzung. Sicherlich kann das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, nicht im Verstande allein sein. Denn wenn es wenigstens im Verstande allein ist, kann gedacht werden, dass es auch in Wirklichkeit existiere, was größer ist. Wenn also das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, im Verstande allein ist, so ist eben das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, über dem Größeres gedacht werden kann. Das aber kann gewiss nicht sein. Das ist also ein Aufweis eines Widerspruchs. Nicht? Also wir hatten das bei Kant ja schon reflektiert, dass es das Sein kein reales Prädikat ist. Nicht? Das ist dann die Kritik von Kant. Und dementsprechend die Existenz, das Verhältnis des Subjekts zum Objekt ist. Nicht? Aber Hegel geht ja noch weiter und unterscheidet jetzt, dass das bei endlichen Dingen etwas anders ist als bei so etwas wie Gott. Nicht? Da können wir keine Trennung von Denken und Sein feststellen. Also wenn man der letzte Präsidentschaftskandidat der Republikaner war ja ein Mormone, nicht? Die denken so etwas hier sogar, nicht? Also Gott ist für die ja etwas, was durch Selbstüberhebung des oder Steigerung des Menschen überhaupt erst existiert, nicht? Ach ja. Erstmal weiter. Die endlichen Dinge sind nach den Bestimmungen, in welchen wir hier stehen, dies, dass ihre Objektivität mit dem Gedanken derselben, das ist ihrer allgemeinen Bestimmung, ihrer Gattung und ihrem Zweck nicht in Übereinstimmung ist. Cartesius und Spinoza und so weiter haben diese Einheit objektiver ausgesprochen. Das Prinzip der unmittelbaren Gewissheit oder des Glaubens aber nimmt sie mehr nach der subjektiveren Weise Anselms nämlich dass mit der Vorstellung Gottes unzertrennlich die Bestimmung seines Seins in unserem Bewusstsein verbunden ist. Wenn das Prinzip dieses Glaubens auch die Vorstellungen der äußerlichen, endlichen Dinge in die Unzertrennlichkeit des Bewusstseins derselben und ihres Seins befasst, weil sie in der Anschauung mit der Bestimmung der Existenz verbunden sind, so ist dies wohl richtig. Aber es würde die größte Gedankenlosigkeit sein, wenn gemeint sein sollte, in unserem Bewusstsein sei die Existenz auf dieselbe Weise mit der Vorstellung der endlichen Dinge verbunden als mit der Vorstellung Gottes. Es würde vergessen, dass die endlichen Dinge veränderlich und vergänglich sind. Das ist, dass die Existenz nur transitorisch mit ihnen verbunden, dass diese Verbindung nicht ewig, sondern trennbar ist. Anselm hat darum mit Hintansetzung solcher Verknüpfung, die bei den endlichen Dingen vorkommt, mit Recht, dass nur für das Vollkommene, mit Recht nur das für das Vollkommene erklärt, was nicht bloß auf eine subjektive Weise, sondern zugleich auf eine objektive Weise ist. Alles Vornehmtun gegen den sogenannten ontologischen Beweis und gegen diese anselmische Bestimmung des Vollkommenen hilft nichts, da sie in jedem unbefangenen Menschensinne ebenso sehr liegt, als sie in jeder Philosophie, selbst wider Wissen und Willen, wie im Prinzip des unmittelbaren Glaubens, zurückkehrt. Der Mangel aber in der Argumentation Anselms, den übrigens Cartesius und Spinoza sowie das Prinzip des unmittelbaren Wissens mit ihr teilen, ist, dass diese Einheit, die als das Vollkommenste oder auch subjektiv als das wahre Wissen ausgesprochen wird, vorausgesetzt, das ist nur als an sich angenommen wird. Dieser hier mit abstrakten Identität wird sogleich die Verschiedenheit der beiden Bestimmungen entgegengehalten, wie auch längst gegen Anselm geschehen ist, das heißt in der Tat, es wird die Vorstellung und Existenz des Endlichen dem Unendlichen entgegengehalten. Denn wie vorhin bemerkt, ist das Endliche eine solche Objektivität, die dem Zwecke, ihrem Wesen und Begriffe zugleich nicht angemessen, von ihm verschieden ist. Oder eine solche Vorstellung, solches Subjektives, das die Existenz nicht involviert. Dieser Einwurf und Gegensatz hebt sich nur dadurch auf, dass das Endliche als ein Unwahres, dass diese Bestimmungen als für sich einseitig und nichtig und die Identität somit als eine, in die sie selbst übergehen und in der sie versöhnt sind, aufgezeigt werden. Ja, soweit dieser eine Paragraph, der ja äußerst interessant ist und sehr viele Implikationen hat für das, was wir daraus dann machen wollen, nämlich die materialistische Kritik an Hegel. Auch bei Adorno spielt ja der ontologische Gottesbeweis. Da gibt es sogar Aufsätze darüber, wo das genauestens aufgewiesen wird, eine sehr große Rolle, als zumindest als ein Anspruch, der die Erkenntnis leitet, nicht? Wenn auch als ein, dann ähnlich wie bei Kant in der transzendentalen Dialektik, nicht? Als ein Anspruch, der nicht oder nicht vollständig realisiert werden kann. Also die Begriffslehre jetzt nochmal mit dem subjektiven Zweck Vermittlung und ausgeführter Zweck. Da könnte man ja so einiges weglassen erstmal. Und zwar müssen wir noch, das ist eine Seite später, wir könnten da nochmal also das ein Blatt weiter. Das beginnt damit, der Schluss des zweckmäßigen Tuns hat die drei Momente, den subjektiven Zweck, die Vermittlung und den daseinenden Zweck. Jedes dieser Momente ist die Totalität der allgemeinen Bestimmung des Schlusses. Hier geht es also um den kann man sagen, auch praktischen Schluss, nicht? Der Schluss des zweckmäßigen Tuns. Diese drei, das müssen wir noch zum Schluss dann noch einmal bringen, damit wir das Thema dann auch genauestens umrissen haben, das dann die marxische Kritik daran dann auch ermöglichte, nicht? Also als erstes dann der subjektive Zweck. Der subjektive Zweck enthält a. die unbestimmte freie Tätigkeit eines Objekts überhaupt, welche b. sich selbst bestimmt oder ihre Allgemeinheit besondert und sich einen bestimmten Inhalt gibt. C. Hat sie das Moment der Einzelheit, nach welchem sie gegen sich selbst negativ ist, das subjektiv aufhebt und ein äußeres, vom Subjekt freies Dasein hervorbringt. Also das kennen wir ja von der Arbeit, nicht? Zumindest also nicht von der entfremdeten Arbeit, muss man da hinzufügen, sondern von einer eher künstlerischen Tätigkeit, nicht? Wo wir unsere Ideen da verwirklichen, nicht unsere subjektiven Zwecke. Und die werden natürlich jetzt auch freigelassen. Sie werden unabhängig von uns und stehen uns unabhängig von uns entgegen. Nicht? Also zunächst mal, denke ich, kann man hier ja nochmal anfangen mit dem zugrunde liegenden Begriff, implizit zugrunde liegenden Begriff des Willens. Der subjektive Zweck enthält a. die unbestimmte freie Tätigkeit eines Objekts überhaupt. Das heißt, es gibt ein Subjekt, das mit einem Willen ausgestattet ist, oder es gibt einen Willen, der zunächst völlig unbestimmt und frei ist. Welcher oder sich selbst bestimmt oder ihre Allgemeinheit besondert und sich einen bestimmten Inhalt gibt. Denn der unbestimmte Wille ist sozusagen gleichsam völlig leer und als solcher unbestimmter Wille auch kein Wille, sondern allenfalls dann Willkür. Insofern er sich dann selbst bestimmt, kommt ein Inhalt in den Willen, mittels dem sich dieser Wille sozusagen eine besondere etwas, er ist etwas Allgemeines, er ist Wille, die aber einen bestimmten Inhalt hat. Weiter hat sie das Moment der Einzelheit, nach welchem sie gegen sich selbst negativ ist, und das Subjektive aufhebt und ein äußeres, vom Subjekt freies Dasein hervorbringt. Nämlich und das Moment der Einzelheit, es ist der bestimmte Wille, welcher oder in dem zum Ausdruck gelangt, dass er durch die Bestimmtheit vermittelt, sich als unbestimmter Wille negiert. Der Wille, als leerer Wille sozusagen, wird durch die Bestimmtheit negiert, ist also negativ sozusagen implizit auf sich selbst bezogen, das Subjektive aufhebt und mittels der Bestimmtheit des Willens oder des Zweckes, der dann Ausdruck der Bestimmtheit des Willens ist, etwas hervorbringt, das vom Subjekt als unabhängiges, sozusagen außer ihm existierendes, dann besteht. Ja, der Wille ist natürlich ein gutes Beispiel, wo man dann diese logische Struktur festmachen kann. Wobei bei Hegel ja auch ein Organismus-Subjekt ist, nicht? Es gibt ja so etwas wie ein Natursubjekt bei Hegel. Also jedes Tier setzt subjektive Zwecke, nicht? Ohne jetzt einen Willen zu haben. Nicht? Das gesteht Hegel dem dann nicht zu. Nicht zu, aber ein Analogon dazu gibt es da durchaus schon. Nicht? Aber gerade in der Einleitung der Rechtsphilosophie geht Hegel ja dazu über, dass dieser unbestimmte freie oder leere Wille sozusagen sich selbst bestimmen muss und über diese Bestimmung oder der Inhalt der in den Willen hineinkommt, ist zunächst mal der, dass der Wille des Subjekts von sich als Naturwesen Besitz ergreift und darin ja dieses Subjekt dann sein erstes und ursprüngliches Eigentum hat. Also ich muss von mir, von meinem Organismus sozusagen Besitz ergreifen, um tatsächlich als Subjekt, als empirisches Subjekt auch existieren, also ein Bewusstsein von mir als einem bestimmten Wesen haben zu können. Ja, das hat ja, Marx hat das ja, diese Allgemeinheit jetzt dieser Teleologie, wie sie auch in der Natur vorliegt, ja ausgenutzt, nicht? Um Hegel zu kritisieren. Nicht? Mhm. Er nimmt also die Bestimmung des organischen Lebens, nicht? Und sagt, der Mensch ist auch ein Naturwesen, nicht? Und versucht beides noch einmal sozusagen zu revermitteln, nicht? Noch einmal zu vermitteln, und dadurch wird dann sein Begriff der Tätigkeit, nicht, materialisiert. Nicht? Mhm. Also es hat dann ein bisschen Analogien jetzt zu dem, was Hunde tun. Also wenn deren Triebinhalt bestimmt wird, nicht, ob sie jetzt nun einen Knochen oder ein Leckerli lieber mögen, nicht? Oder so etwas, da geschieht das ja auch, nicht? Analog zu einer menschlichen Willensbestimmung. Mhm. Damit das aber geschieht, muss der Hund ja irgendwie zum Futternapf laufen oder was weiß ich, nicht? Das ist dann ja dieser zweite Punkt, die Vermittlung, nicht? Das Übergehen in die Objektivität hat zwei Seiten, nicht? An sich. A, die der Objektivität, diese ist ein äußerliches Ding, als Mittel, das unter der Macht des Objekts gesetzt, dadurch als Mittel bestimmt und von ihm gegen das äußere Dasein gekehrt wird. Die Seite der Subjektivität ist die vermittelnde Tätigkeit, welche eines Teils das Mittel auf den Zweck bezieht und ihm unterwirft und andernteils es gegen anderes kehrt und durch Aufheben der Bestimmung des Äußerlichen dem Zwecke Dasein gibt. Also die Zweck-Mittel-Unterteilung, das macht ja alle Organismen, insbesondere die animalischen und die menschlichen, ja immer aus, nicht? Dass diese Tätigkeit sich jetzt zwischen Zwecke und Mitteln unterscheiden kann, nicht? Das kann jetzt so wirklich jeder Affe oder der Hund, der muss in irgendeiner Form raumzeitlich agieren, nicht? Um den Zweck, Befriedigung des Hungers, des Durstes und so weiter, zu erreichen. Und wenn das dann Erfolg hat, nicht? Das ist dann das Dritte. Dann haben wir den ausgeführten Zweck, nicht? Nummer 3. Der ausgeführte Zweck ist A, Dasein der Objektivität überhaupt, aber B, nicht nur ein unmittelbares Dasein, sondern ein gesetztes und vermitteltes und C, von demselben Inhalt als der subjektive Zweck. Ja, da haben wir jetzt im Grunde genommen den Praxisbegriff, Arbeitsbegriff und so weiter von seiner logischen, oder auch der Lebensbegriff von seiner logischen Grundstruktur, nicht, hier entwickelt. Nicht? Subjektiver Zweck, ausgeführter Zweck. Nicht, der subjektive Zweck ist hier antizipiert den ausgeführten Zweck. Zwischen beiden kann natürlich so einiges passieren. Also diese Sphäre der Vermittlung, die könnte natürlich jetzt auch scheitern. Richtig. Und wenn dies systematisch scheitert, nicht, da wären wir dann schon beim Entfremdungsbegriff von Marx, nicht? Dass die Vorstellungen, die wir im Kopf haben und das, was wir dann als ausgeführter Zweck realisieren, in Diskrepanz geraten. Das heißt, Marx muss dann eigentlich sagen, dass so etwas wie Praxis gar nicht mehr existiert. Nicht? Es existiert ein Hantieren, nicht? Und es kommt immer hinter dem Rücken, sozusagen das Gegenteil von dem heraus, was wir intendieren. Nicht? Das geschieht, was weiß ich, in der Konkurrenz der Geschäfte gegeneinander. Nicht? Die Konkurrenten von Konkurre kommt das ja zusammenlaufen. Nicht? Die wollen ja alle dasselbe, nämlich selber den Profit machen. Aber das wollen alle. Nicht? Und nur eine Menge erreicht das, nicht? Die andere erreicht das nicht und unterliegt in der Konkurrenz. Nicht? Das ist eine Diskrepanz von subjektivem Zweck und ausgeführtem Zweck, die systematisch in der bürgerlichen Gesellschaft immer wieder entsteht. Nicht? Ich denke, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber diskutieren. Ja, das war ja auch geplant für, also für nächsten Monat. Oh ja, wir haben ja, du meinst für nächstes Jahr. Das ist dann auch sogar im nächsten Jahr. Man wird dann doch nochmal über die Bestimmung des subjektiven Zwecks reden müssen im Hinblick auf dem ausgeführten Zweck und ob die tatsächlich, also ob der ausgeführte Zweck tatsächlich sozusagen schon in dem Subjektiven impliziert ist und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen das aus der Perspektive einer kritischen Theorie möglich ist. Ja, dazu müssten wir dann auch noch die Kant und Schelling und Hegel und Naturphilosophie ein bisschen angreifen. Ja. Nee, aber ich glaube, wir bekommen das auch anders noch hin. Aber ja, das schaffen wir in keinem Fall mehr heute Abend. Das können wir nicht. Nee. War ja auch ein großes Projekt, deswegen ist es ja schon auf zwei Teile angelegt. Ja. Möglicherweise machen wir auch noch einen dritten. Ich sehe, dass da noch ein dritter notwendig werden wird. Aber das da sind wir in den zentralen Punkten, da können wir auch dann, was die Grundlage des Kapitals von Marx und so, wie sie in den Pariser Manuskripten schon angelegt ist, nicht? Aber zu Modifikationen führt gegenüber dem Ansatz, darauf können wir dann noch zurückkommen. So, jetzt machen wir deuten wir noch den letzten Satz von Leo Janaschek an.